Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 7 Minuten jetzt nur im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen auch dazu. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800, ich sag's nochmal 0800 5678 111, freie Themennacht heute. Also wir können uns über alles unterhalten, über das ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Nadine ist dran. Nadine ist 15 Jahre alt. Grüß dich. Guten Morgen, Domian. Morgen, Nadine. Was führt dich zu mir? Warum hast du angerufen? Ich bin vor 3 Jahren von meinem Stiefvater sexuell missbraucht worden. Mit 12 Jahren, als du 12 warst. Ist das ja, einmal? 11 bis 12, so. Wie lange ist das passiert? Wie lange? Das ging ungefähr ein halbes Jahr lang. Mhm. Hat irgendjemand da was von mitbekommen damals? Nein, niemand. Weiß es heute? Weiß es heute irgendjemand? Also meine Mutter weiß es, Sozialpädagoge und 3, 4 so aus meinem engen Bekanntenkreis. Ja, wie haben die das erfahren? Hast du es denen gesagt? Mein Ex-Freund hatte meine Mutter was gesagt. Hat die Andeutung gemacht, ja, seine Tochter ist missbraucht worden. Und dann kam meine Mutter in mein Zimmer rein und meinte so, wer hat dich vergewaltigt? Na, ich sag, der Guido, mein Stiefvater. Hast deine Mutter es dir gleich geglaubt? Ja, weil ich hatte es im Sommer versucht, meiner Mutter zu sagen. Ich hatte ihr einen Brief geschrieben. Und meine Mutter hatte mich dann hinterher angerufen und meinte so, du kannst mir doch keinen erzählen, der Guido wird dich dann nie vergewaltigen. Und die hat es mir nicht geglaubt im Sommer. Wann hat sie es dir geglaubt? Oder glaubt es ihr heute immer an mich? Sie glaubt es mir, in Anführungsstrichen, so ganz hundertprozentig sicher ist sie nicht. Ja. Weil ich es ganz locker halt sagen konnte, lebt wer sie, das war. Lebt sie mit dem Guido noch zusammen? Nein, der Guido ist vor 1 Monat da ausgezogen. Du lebst aber noch mit deiner Mutter? Nee, vorübergehend wohne ich im Heim. Weil ich am Freitag gerne in die Psychiatrie wollte. Du wolltest gerne in die Psychiatrie? Ja, weil ich mit der ganzen Geschichte nicht mehr klarkomme. Ja. Und dann bist du freiwillig ausgezogen und ins Heim? Ja. Und bist jetzt im Moment, rufst auch aus einem Heim an? Ja. Aber du hast dann ja noch eine ganze Weile unter einem Dach mit diesem Guido gewohnt, ne? Ja. Wie kam es, dass er dich dann nach einer gewissen Zeit in Ruhe gelassen hat? Ich weiß nicht, also der kam eines Abends, kam da rein und wollte es halt nochmal machen. Und dann habe ich ihm einen Tritt zwischen die Beine gegeben. Und dann habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Und dann hat er gesagt, du weißt, halt den Mund, sonst passiert dem Tiger was. Ein Tiger ist ein Hund, mein Lieblingshund gewesen. Damit hat er dich erpresst? Ja. Fast jeden Abend muss ich mir anhören, denk dran, dem Tiger geht's noch gut. Bald wird's ihm schlecht gehen, wenn du deine Schnauze aufreißt. Und der Guido ist ja sehr stabil. Und ich habe auch regelmäßig Schläge von ihm bekommen. Und ich hatte halt Angst vor dem Typen, also ich habe heute noch Angst vor dem. Die Schläge, das hat deine Mutter da auch mitbekommen, ne? Das hat meine Mutter mitbekommen, ja, aber teilweise hat sie nichts getan, ich weiß nicht warum. Vielleicht hat sie selber Angst gehabt, ich weiß es nicht. Wie groß ist eure Familie? Wie bitte? Wie groß ist eure Familie? Ich habe noch einen Halbbruder. Ja. Wir waren zu viert. Ja. Den Halbbruder hat er aber in Ruhe gelassen. Ja, also ich weiß nichts davon. Hat er dich die ganze Zeit vergewaltigt? Kam es zum richtigen Geschlechtsverkehr? Ja. Ja. Was empfindest du diesem Mann gegenüber? Purer Hass. Ja. Der hat mein komplettes Leben zerstört. Ich hatte auch am Anfang Probleme, eine Beziehung zu führen. Glaube ich. Ich habe jetzt immer noch Probleme, eine Beziehung zu führen. Ich bin mittlerweile so psychisch am Ende, dass ich mit einer Rasierklinge mir Sachen in den Arm reinritze. Zum Beispiel, ich hasse mich so. Ja, öfters versuche, die Brüste aufzuschneiden. Weil ich Das war nicht mehr wild. Der Mann hat mir mein komplettes Leben verbaut. Mhm. Es muss ja auch eine irre Belastung für dich gewesen sein, eben die ganze Zeit dann mit dem noch zusammen zu wohnen, ne? Naja, meine Mutter ist mit mir in April 99 jetzt mit mir ausgezogen. Ach so. Mhm. Und dann ging es mir da eine Woche lang ganz gut. Mhm. Nur nach zwei Wochen war die Jude schon wieder regelmäßig bei mir, also meine Mutter mir in der Wohnung, hat auch da regelmäßig wieder übernachtet. Mhm. Dann ist meine Mutter halt wieder Ende April zurückgegangen. Mhm. Nadine, du hast gerade gesagt, dass er dein Leben so zerstört hat und dass du völlig fertig bist. Ja. Aber ich glaube, so ganz... ganz am Ende ist es nicht, weil du ja vor allen Dingen von dir selbst aus die Kraft hast zu sagen, ich will in ein Heim oder ich will sogar in die Psychiatrie, weil ich damit nicht zurechtkomme. Das ist ja schon mal ein ganz kleiner Schritt nach vorne. Ja, ich habe nämlich keine Lust mehr, so weiterzuleben. Ja. Und du bist... mehrere Beziehungen habe ich beendet. Mhm. Oder einige Jungs haben die Beziehung beendet, weil sie gesagt haben, immer Nadine... Ich wollte nicht mit einer Schneeballe, die an sich rumschnibbelt, zusammen sein. Und du bist so jung und deswegen hast du auch, wenn du auch sehr verletzt worden bist, hast du wirklich die Chance, Nadine, dass dir Leute helfen werden können. Wenn das auch ein sehr schwieriger Prozess ist, aber ich glaube, dass das funktioniert, wenn du jetzt auch nur richtig mitmachst. Ja, also ich hatte schon einmal die Chance gehabt, nur da hatte ich einfach nur Angst und habe das dankend abgelehnt. Mhm. Nur jetzt im Nachhinein merke ich, dass ich ohne Psychiatrie nicht mehr kann. Genau. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du das machst. Und ich möchte mal gerne dir jetzt anbieten, dass du mit meinem Psychologen gleich noch mal ein paar Worte redest. Mhm. Und von meiner Warte aus möchte ich dich nur ermutigen, das auch jetzt durchzuziehen dann mit der Psychiatrie, mit der Behandlung. Denn nur so hast du eine Chance, dass du darüber hinwegkommst. Einigermaßen zumindest. Mhm. Leg mal bitte auf. Und der Ferdinand, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Okay. Okay. Alles Liebe und alles Gute, Nadine. Danke. Auf Wiederhören von Herzen. Tschüss. So, meine Lieben, der Fernsehvorspann läuft. Und jetzt werde ich die Leute im Fernsehen begrüßen. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ein bisschen zu spät, wir bitten das zu entschuldigen, aber... wir sind da, ihr seid da, das ist wunderbar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Und ich bin verbunden jetzt mit der Andrea. Und Andrea ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Andrea. Ja, also ich bin also seit 9 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin 1,36 groß. 1,36? Richtig. Ja. Ich bin dazu noch sehbehindert und also er nimmt mich nicht richtig für voll, also behandelt mich wie so ein kleines Kind. Mhm. Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Nachbarschaftsliebe. Nachbarschaftsliebe? Ja, genau. Und wie lange überhaupt kennt ihr euch schon? Also wann habt ihr euch zum allerersten Mal gesehen? Also zusammen seid ihr, hast du gerade gesagt, aber wie lange kennt ihr euch schon? Zwei, drei Jahre. Ungefähr. Aber wie macht sich das denn jetzt so bemerkbar, dass du sagst, er nimmt mich nicht ernst oder behandelt mich? Ja, also er kommt abends nach Hause von der Arbeit. Ihr wohnt auch zusammen? Richtig, also wir leben bei meiner Oma, bei meiner lieben Oma, da möchte ich ganz, ganz toll dazu sagen. Ja. Ich habe meine Oma auch sehr, sehr gern. Ja. Und also wir leben seit 9 Jahren zusammen und also er kommt abends von der Arbeit nach Hause und dann sagt er guten Abend und dann ist Sendepause, also da passiert gar nichts mehr, dann redet er kein Wort. Dann isst er und dann geht er bei uns ins Zimmer, wo wir also auch schlafen und Fernsehen gucken und sowas. Mhm. Also er guckt sein Fernsehprogramm, ich gucke mein Fernsehprogramm mit meiner Oma. Mhm. Und dann kommt er abends um 21:45 rein, sagt guten Nacht und dann ist alle. Ist ja gar nichts. Nee. Ist ja überhaupt gar nichts, ne? Nein. War das denn am Anfang, als ihr zusammen wart und als ihr auch zusammen gewohnt habt, war das da anders zwischen euch? Ja, da war es ein bisschen anders, also da war es schon ein bisschen lebhafter. Aber ich sag mal so, das hat sich da so aufgebaut, hat er zu mir gesagt, ja, du lernst sowieso keinen anderen Mann mehr kennen, wegen deiner Größe halt auch und so. Mann, das hat mich auch gar nicht gestört, weil ich habe ja darüber gelacht, ne? Ja, aber das ist ja nur auch kein schöner Anfang für eine Liebe, ne? Dass der sagt, hier, kriegst ja eh keinen anderen mit, also hast du dich zufriedenzustellen mit mir. Ja. Du bist, hast du gesagt, 1,36 Meter groß. Ja. Wie groß ist dein Freund? 1,78. Ja, ist eine Stange größer. Ja. Du bist 29 Jahre alt und wie alt ist er? 45. Ja. Auch eine Stange älter, ne? Richtig. War da nie so eine Zeit des Verliebtseins, wo man so auf Wolke 7 schwebte, wo beide auf Wolke 7 geschwebt Doch, sind? Doch, da war schon so am Anfang und da war auch alles okay gewesen. Und meine Oma, die ist auch immer zu mir gesagt, dass Andrea, überlege dir und du musst wissen, was du tust. Und ich habe mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich jeden Tag mit meiner Oma gezankt. Mhm. Und ich muss auch ganz, ganz offen sagen, ich habe meiner Oma auch großes Unrecht getan, weil sie jetzt immer bis heute noch gut mit mir gemeint. Und die hat das zuerst schon geblickt, das mit die dem, was nicht also in Ordnung ist. Die hat es geblickt, also jetzt bevor sie sagt, Andrea, lass, du musst überlegen, was du tust, dass ich möchte dir auch nicht im Leben reinreden. Mhm. Und ich sage, du nicht immer aus. Also es gab jeden Tag Zoff und ich muss heute ehrlich sagen, die Frau hat recht, also sie hat wirklich recht. Andrea. Und sie hört mir auch jetzt im Radio zu. Ich habe ja das Radio eingestellt, also sie hört mir jetzt wirklich Schöne zu. Schöne Grüße an die Oma von Andrea. Wirklich, aber ganz toll. Andrea, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ihn dann mit in deine Wohnung genommen hast, dass sie mit, dass er dann ja, zu... Ja, also wir haben vorher woanders gelebt, also in der gleichen Stadt, aber in einer anderen Wohnung. Und wir haben, also wie gesagt, Nachbarschaftsliebe gehabt. Mhm. Und da habe ich zu meiner Oma gesagt, ich sage, Oma, ich würde ganz gerne mit meinem Freund zusammenleben. Er sagte, okay, sagt Andrea, hat meine Oma zuliebe mir eine größere Wohnung genommen und dann sind wir hierher gezogen. Dann hast du aber wirklich eine sehr nette Oma. Also wirklich, muss man so sagen. Klasse. So, jetzt lass uns mal nochmal Tacheles reden über diese Beziehung. Das scheint mir ja, so wie du es gerade dargestellt hast, überhaupt gar keine Beziehung zu sein. Nee, im Grunde genommen nicht. Ihr habt, was ist eigentlich noch schön zwischen euch beiden? Was läuft noch richtig gut? Ja, das läuft doch gut. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Redet ihr denn dann auch miteinander? Ja, also ich muss dazu sagen, also ich bin die Rednerin. Also ich, Du fängst an zu reden. Also ich bin Typ, ich rede sehr gern. Mhm. Was meinst du, aber ich höre schon raus, dass von ihm da überhaupt gar nichts kommt. Ich sehe euch schon auf der Straße spazieren gehen und er schweigt und du redest und versuchst vielleicht ein Gespräch anzufangen. Ja, also er sagt immer nur, ja. Genau, so stelle ich es mir auch genau, vor. Genau, ja, ja. Was glaubst du denn, warum der überhaupt bei dir ist? Ich weiß Zu lieben nicht. Scheint er dich offensichtlich ja nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also meine Oma, die sagt auch immer, gemachtes Bett, Essen auf dem Tisch. Und warmes Nest, also das sagt meine Oma auch immer. Mhm. Also profitiert er denn irgendwie finanziell von euch, von dir und deiner Oma? Nein, das auf nicht. Keinen Fall. Also er hat seinen eigenen Job und sein eigenes Geld. Ja, so. Das Geld noch vom Beruf. Und er ist also von morgens bis abends weg. Schlaft ihr miteinander? Ja, ab und zu. Also es hat echt nachgelassen. Mhm. Also aber letztes Mal vor 8 Wochen oder so. Oder Und wie ist das dann, wenn ihr miteinander schlaft? Also, was soll ich das doch, ne? Ist das für dich, geht er sehr auf dich ein? Hast du deinen sexuellen Spaß auch dabei? Oder macht er nur, zieht er seine Nummer ab, damit er seinen Spaß hat und das war's dann? Ja, also, ich sag, er hat anfangs immer so gemeint, wenn er Bock hat, dann soll ich bereit sein. Da hab ich mich nicht zur Verfügung gestellt. Mhm. Weil ich habe gesagt zu ihm, ich sag, ich bin keine Maschine und... Mhm. Ich sag, wenn du Bock hast, dann habe ich auch keinen, also da bin ich nicht bereit, dass er dann anspringt, wenn Richtig ich so. Also keinen Bock habe. Ja. Also André, das hört sich alles rundherum nicht gut an, finde ich. Das hört sich so an, als wäre da wirklich alles aus, was an eventuellen Flammen da noch brennen könnte. Ja. Und ich weiß nicht, also es klingt wirklich so, als wäre da nichts mehr zwischen euch beiden, als wäre das Allerbeste, wenn du sagen würdest, Junge, lass es uns sein, zieh bitte aus. Es ja, läuft nicht mehr. Ja, was hält dich denn dann noch bei dem Mann, wenn du nur so schlechte Erfahrungen mit dem machst? Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, dann denk mal drüber nach. Du bist eine Frau von 30 Jahren. Ja, fast. Naja, fast, egal. Ja, meine Oma sagt auch schon, dass dann das wirklich das Beste ist. Und ich muss ehrlich sagen, meine Oma, die redet auf mich ein und so. Lass mal die Oma raus. Du hast mir gerade erzählt, dass letztendlich überhaupt nichts Schönes damit passiert. Nicht mal das Spazierengehen ist nicht doll, geschweige denn im Bett, dass das irgendwie noch toll läuft. Ja. Dass du eigentlich rundherum unzufrieden bist mit diesem Mann. Ja. Und was ist denn dein Gefühl eigentlich für den noch? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Auch das ist gar nicht mehr klar. Würdest du denn überlegen, dass... wäre dir denn daran gelegen, dass das vielleicht nochmal einzurenken wäre, oder... Ich habe schon oft, also er macht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sehr viel Schulden. Mhm. wenn er schon mal so ein Angebot von der Bank bekommt und dann liest er sich halt durch und dann geht er dann hin und nimmt einen Kredit. Pass mal auf, Andrea. Ich glaube, das Allerbeste ist, schmeiß den erstmal raus. Schmeiß den erstmal raus. Und dann kann man immer noch gucken, ob sich da von seiner Seite irgendetwas noch bewegt, ob der sich interessiert zeigt für dich und ob der für bereit ist, auch für dich etwas zu tun. Das klingt alles sehr, sehr abtörend und sehr traurig, was du da erzählst. Nimm mal die Oma beim Wort. Ich glaube, die hat schon recht. Ja, die hat auch recht. Andrea, lass nicht den McAster mit dir machen. Raus mit dem Kerl. Okay? Okay. Alles Gute, viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, meine Nummer für euch exklusiv umsonst, die kostet euch nichts, wenn ihr sie wählt. Markus, 25 Jahre alt, morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Klingst aber sehr nah, Mann. Hi. Hey, es ist schön, ne? Es ist wunderbar. Also. Die Deutsche Telekom macht auch manches möglich, ne? Ja. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich wollte schon, habe schon oft versucht, dich zu erreichen, weil es mir sehr schlecht geht und ich Dinge erlebe, die wohl kaum zu beschreiben sind. Und ich bin froh, dich hat mir erreicht zu haben. Ich bin von Geburt an blind. Mhm. Diese Blindheit hat mich aber nie, hat mir nie zu schaffen gemacht. Ich habe immer einen tollen Freundeskreis gehabt. Ich bin immer normal integriert gewesen in normalen Schule, habe Abitur auf einem normalen Gymnasium gemacht. Auch normal in der Familie aufgewachsen. Ja. Tolle Familie gehabt oder habe sie immer noch. Und habe mich in die Arbeit gestürzt und nämlich in welche Arbeit? Ja, also Schule erstmal und dann ins Studium. Was hast Jura. Du? Jura. Mhm. Und das ging die ersten 6 Semester auch wunderbar und dann kam der erste Hörsturz. Der erste was? Hörsturz. Das ist ja für jemanden, der blind ist, eine Katastrophe, ne? Ja. Weil du bist ja nur auf die Ohren absolut angewiesen. Aber es ist das kleinste Übel gewesen. Ich habe trotzdem meinen Ehrgeiz nicht runtergeschraubt und habe gesagt, es muss irgendwie gehen. Hm. Habe weitergearbeitet. Lass mich eben noch fragen, wie hat sich der... Also Hörsturz stellt man sich normalerweise so vor, dass es einhergeht mit einem gesamten Zusammenbruch des Körpers und dass man ganz ist ein Rauschen im Ohr kriegt und sollte. Ja, das Rauschen war so wie ein Rasenmäher. Mhm. Mhm. Wie lange hat das angedauert? Das kann ich so genau gar nicht sagen, weil das kam phasenweise. Also erstmal, ich dachte nach 6 Wochen, es sei überwunden und es kam dann aber wieder, allerdings in abgeschwächter Form. Hast du es jetzt ganz weg? Jetzt habe ich momentan ein anderes Leiden, jetzt merke ich es schon gar nicht mehr. Damals war es aber noch so, dass ich, dass mein Freundeskreis mich sehr gut auffangen konnte. Und beschreib mal diese Katastrophen, die da auf dich eingestürzt sind, nochmal weiter. Also das kam den Hörsturz und du wolltest gerade noch weiter erzählen, was dann kam, danach. Danach habe ich auf einmal, bin ich aus einem Konzertabends heimgegangen und mit einer Freundin und habe gesagt, sag mal, warum sind denn die ganzen Laternen so hell? Dann sagt sie, du, es ist nichts beleuchtet. Und dann habe ich mich gewundert und dann bin ich in meine Wohnung und auch da war alles beleuchtet. Ich war aber, die Lichtschalter waren aus, ich bin dann sofort in die ortsansässige Augenklinik gegangen. Mhm. Also die erschien die Welt plötzlich hell. Ich habe ja hell und dunkel wahrgenommen. Ach so. Aber ich habe gedacht, es sah aus, als wären alle Lichter an. Mhm. Also du bist in die Augenklinik, was haben die diagnostiziert? Erstmal haben die gar nichts diagnostiziert und haben gedacht, sie könnten es mit Valium rumkriegen. Mhm. Bis ich dann endlich 3 Wochen später zur Chefärztin gekommen bin, da noch meine Kraft zusammengenommen habe und sehr selbstbewusst auftreten konnte und gesagt habe, so geht's nicht. Und die hat dann auch gesehen, dass da was Organisches sein muss, was sie aber noch nie gesehen hat und was auch ihre Kollegen noch nie gesehen haben. Und was war das letztendlich? Man weiß es nicht. Ach, das weiß man bis heute nicht? Ich bin bis heute noch mit Schmerzen geplagt. Mit Schmerzen auch? Ja. Mhm. Und zwar, erst war das dann, diese Helligkeit entwickelte sich dann in Blitze. Lichtblitze, die 24 Stunden am Stück. 24 Stunden. Das heißt also auch im Schlaf hast du diese Blitzerscheinungen. Ja. Also wir sehnen, machen die Augen zu, es ist dunkel und dann ist es dunkel, dann schläft man. Aber bei dir ist das dann ganz anders. Das ist furchtbar. Also und das kann man nicht rauskriegen bis heute, was das ist. Nein, das nein. Wir haben verschiedene Behandlungsmethoden versucht. Natürlich sehr viel Psychopharmaka, natürlich ist ganz klar. Ging ohne nicht mehr. Da denkt man jetzt als profaner Laie direkt, hat er vielleicht irgendeinen Tumor oder eine Entzündung im Kopf oder so? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein. Das ist abgeklärt. Das ist alles abgeklärt. Mhm. Aber es ist so, es kann sich, ich glaube, es gibt schlimme Krankheiten, es gibt schlimmere Krankheiten als das, was ich habe, aber es kann sich trotzdem ganz wenige Menschen vorstellen, was ich die letzten Jahre durchlitten habe und immer noch. Ich leide, es geht besser, aber... Also lass mich auch nochmal fragen, was diese Hörgeschichte anbelangt. Das ist auch nicht normal im Moment, ne? Du hast immer noch Störungen und Rauschen und Töne im Ohr. Nur noch selten. Es wird durch das andere stark verdrängt. Ich krieg's nicht mehr mit. Aber ich habe damals immer noch gedacht, die Hörgeschichte kriege ich durch Zuwendung des Freundeskreises in den Griff. Das ging auch. Wie ist denn heute der Freundeskreis? Ist der immer noch bei dir oder gehen die auch an? Die sind noch da. Die sind noch da, durch das, dass die eben mit dem Studium jetzt früher fertig geworden sind als ich, zerstreut sich das natürlich. Dein Studium ist jetzt unterbrochen durch die Krankheiten. Ja. Du kannst gar nichts machen im Moment. Ja, ich will im September zwar rein, aber ich weiß nicht, ob das dann klappt. Ich bin eben super ehrgeizig und das ist... Vielleicht bist du auch ein Tick zu ehrgeizig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn du mit Behinderung was in die gleiche Position kommst, wie ein Behinderter, musst du ehrgeiziger sein. Ja, traurigerweise, ja. Es ist so einfach. Dem ist leider nichts zu widersprechen. Lebst du alleine? Mittlerweile ja. Ich habe mit meinem Bruder gelebt, der hat Zahnmedizin studiert, der ist jetzt ausgezogen, weil er fertig ist. Geht das? Funktioniert das? Hast du das im Alltag so im Griff? Ja. Ja. Ich habe es. Wer kauft für dich ein zum Beispiel? Ich? Du. Ja, entschuldige, ich frage, wenn du wirklich 100% blind bist. Nee, ich meine, ich gehe natürlich mit der Verkäuferin in den Laden, ich weiß nicht, wie helfen. Aber es gab Phasen, und da will ich eben drauf zurück, auf dieses furchtbare, ich bin eben gerade in der Verarbeitungszeit dieser furchtbaren letzten zwei Jahre, da habe ich mich nicht rausgetraut. Da habe ich Angstzustände gehabt, aufgrund dieser Augen. Da habe ich mich nur mit... Da habe ich mich von morgens bis abends mit Medikamenten zugeträumt. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du erzähltest, ich habe einen Hörsturz gehabt. Man versetzt sich in einen Menschen, der absolut erblindet ist, der blind ist und der dann so ein Leiden bekommt. Versetzt einen das nicht sofort in Panik, nämlich in Panik deshalb, weil man den Zugang zur Welt dadurch verliert oder zu verlieren droht vielleicht? Nein, es war so, dass ich gedacht habe, ich kann das durch Ablenkung wieder wegkriegen. Ich habe da nicht auf meine innere Gesundheit gehört und habe dann weiter durchgepowert, bis es dann zum Nervenzusammenbruch kam, noch bevor der Augengeschichte kam. Und wenn ich überhaupt suizidgefährdet gewesen bin in meinem Leben, dann wahrscheinlich da. Aber eigentlich glaube ich nicht. Aber zu dieser Augengeschichte kam dazu, man entschloss sich dann für eine Behandlung, dass das Auge der Sehnerv betäubt wird, lokal. Das heißt, es wurde eine Spritze unterhalb des Auges angesetzt mit einer langen Nadel, die hinter das Auge gesetzt wurde. Wie unangenehm. Und das zweimal die Woche. Und irgendwann hat man gesehen, das hat gar nicht den Erfolg, das geht nicht. Ich bin nur noch mit blutunterlaufenden Augen rumgelaufen, das hatte nur noch mehr Schmerzen verursacht. Mittlerweile hatten sie die Hornhaut beschädigt. Sag mal, Markus, was macht man denn im Moment mit dir überhaupt? Nimmst du noch Medikamente ein? Im Moment nicht. Im Moment gar nicht. Das heißt, das ruht alles und du musst damit leben jetzt. Es geht auch, wie gesagt, besser, aber ich wollte sagen, das aller traumatischste Erlebnis, mit dem ich wohl am schlechtesten fertig werde, ist, ich habe in dieser Klinik, als sie sich verspritzt hatten, als dann auch auf beiden Seiten die Hornhaut aufplatzte, Schmerzen gehabt, da habe ich gar nicht gedacht, dass es derartige Schmerzen gibt. Und da habe ich mir wirklich gedacht, da war ich zu schwach, dazu Suizidgedanken zu fassen. Mhm. Aber trotzdem habe ich gedacht, das ist kein Leben mehr. Bist du jetzt aus diesem Tief, aus diesem seelischen Tief etwas raus? Ja. Aber, das hört man auch. Aber trotzdem ist es, es belastet mich wahnsinnig und ich, gerade am Abend ist es, es fällt über einen rein, wie, also es ist, ich muss dir, wenn du noch 2 Minuten Zeit hast, das noch zu Ende erklären, das ist also so, dass die, dass du auch von Seiten der Ärzte teilweise so viel Unverständnis erfahren hast. Es ist zum Beispiel zu mir gesagt worden, mein Gott, machen Sie doch, lassen Sie sich doch Ihre Augen ganz entfernen, das ist für uns weniger Arbeit und für Sie ist es weniger Zeitaufwand. Mhm. Sehr taktvoll. Ja, das ist noch das Mindeste. Also es kam noch mehr, aber am schlimmsten war die Erfahrung mit diesen ganzen Medikamenten. Wenn du, ich weiß nicht, ich versuche dir bildlich vorzustellen, wenn du das Gefühl hast, du liegst auf dem Boden im Badezimmer, bist an Händen und Füßen gefesselt und kannst dich nicht bewegen. Ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Ja, man kann das immer erahnen, was du mitgemacht hast. Also da muss man sich sehr konzentrieren, also sehr abstrahieren, um sich da hineinzuversetzen. Mensch, Markus. Also es ist, aber es geht irgendwie ein bisschen aufwärts. Im Moment, aber es kann sein. Im Moment, ja. Darf ich was Inneres fragen? Ja. Hast du eine Freundin? Ich hatte eine Freundin. Ich hätte auch eine Freundin haben können. Ich habe die Beziehung abgebrochen, weil ich gewusst habe, und so egoistisch bin ich nicht, ich hätte in der Zeit nur genommen. Ich wäre nicht bereit gewesen zu geben. So, jetzt wollen wir hoffen, dass sich das irgendwie stabilisiert oder dass es sich in irgendeiner Weise zurückentwickelt, wie auch immer. Ja, und vor allen Dingen, dass du einen Tritt wieder in dein Studium reinbekommst. Ja, eben. Das ist wichtig. Ich bin psychisch also auch ziemlich aufgewühlt. Ich wäre also froh, wenn wir öfter auch mal telefonieren könnten und ich dich dann auch auf dem Laufenden halten könnte. Ja, aber jetzt kannst du gleich mit meinem Psychologen noch ein bisschen reden. Ist das ein Angebot? Werde ich machen. Aber okay. Aber du bist mir nicht ganz entfremdet geworden dadurch dann. Also das ist durchaus möglich, dass wir uns auch mal wieder unterhalten. Absolut, ja, absolut. Sehr gerne sogar. Und das ist auch ein Thema, das du so oft hier nun auch nicht hast. Das stimmt, ja. Du legst auf, wir rufen wieder an. Und ich drücke die Daumen und wünsche von Herzen alles Gute, Markus. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Ulrike. Ulrike ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ulrike. Also mein Thema ist eigentlich ein ganz, glaube ich, allweltliches. Also es kommt, glaube ich, sehr, sehr häufig vor. Ein allweltliches Thema. Ja. Es ging eigentlich, ich bin nicht angestoßen worden durch die gestrige Sendung, durch die unterdrückten Gefühle. Ja. Und es geht bei mir halt auch um Gefühle für einen Freund. Mhm. Und ich weiß, also eigentlich ist es eine Freundschaft, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich ihm wirklich begegnen soll, weil ich dabei eigentlich immer meine wirklichen Gefühle unterdrücken muss oder also zurückhalten muss. Wir klären mal die Grundkomponenten im Moment. Ja. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein. Nein. Nein. Und über diesen Mann, über den wir jetzt angefangen haben zu reden, das ist eine platonische Beziehung. Ja. Eine Freundschaft. Ja, genau. Die ist ja zwischen Männern und Frauen auch oft gibt und die oft auch sehr solide sind. Ne? Ja, genau. Ja, ohne Erotik, ohne Sex. Ja. Wie lange kennt ihr euch? Also kennen tun wir uns eigentlich jetzt schon seit 7 Jahren, aber so richtig befreundet sind wir ungefähr seit 3 Jahren. Mhm. Wie eng ist diese Freundschaft? Würdest du sagen, das ist mein allerbester Freund? Oder der engste Mensch, mit dem ich so es zu tun habe? Nee, nicht der allerengste Mensch, aber ich würde sagen, der zweitengste vielleicht. Mhm. Also, ja. 7 Jahre kennt ihr euch. Ja. Und seit ein paar Jahren erst ein bisschen enger. Und seit wann merkst du jetzt, das ist doch nicht nur platonisch. Also ich würde schon doch ein bisschen gerne mal an ihn rangehen. Das ist eigentlich auch seit vor 3 Jahren, doch, wo wir uns dann eigentlich wieder richtig begegnet sind und dann auch mehr Kontakt hatten. Seit 3 Jahren unterdrückte Gefühle. Ja. Seit 3 Jahren würdest du ihn gerne mal ein bisschen knutschen und knuddeln. Ja. Und das geht alles gar nicht. Das geht alles nicht. Hat er denn eine Freundin? Nein, also er hat immer wieder wechselnde Partnerinnen, aber er betont immer ganz deutlich, dass das nie seine Freundinnen sind. Mhm. Also, bist du eifersüchtig, wenn du hörst, dass er mit irgendwelchen Frauen gepennt hat, mal wieder? Ja, irgendwie schon. Also anfangs hat es mich nicht so gejuckt, weil ich irgendwie auch wusste, ich kann ihn ich war damals sexuell doch sehr unbedarft, irgendwie sehr unerfahren und ich hätte ihm sozusagen nie, also den anderen nichts entgegenbieten können. Mhm. Und mittlerweile ist es aber auch anders. Also ich hatte inzwischen schon andere Erfahrungen auch und das ist mittlerweile schon anders geworden. Also du hast schon ein bisschen trainiert, sagen wir es so, ja, ne? So für den Ernstfall mit ihm, der vielleicht oder hoffentlich eintritt, bist jetzt nicht so ganz unbeleckt klingt auch blöd. Also du bist ein bisschen trainiert schon. Richtig, ja. Hast du den Eindruck, dass es vielleicht so ganz verschwommen bei ihm auch so ist? Oder glaubst du, dass es bei ihm doch wirklich rein platonisch ist und er sich für deinen Körper eigentlich nicht interessiert? Ja, das ist wirklich so schwer wahrzunehmen eigentlich, weil wir stehen uns seelisch schon sehr nahe. Und ich weiß, dass er mir viele Dinge anvertraut, die er mit anderen nicht bereden würde. Und ich habe auch inzwischen eine unheimliche Sensibilität auch für seine Stimmungen entwickelt. Aber das ist fast schon ein Fluch, weil ich dabei immer auf ihn Rücksicht nehme und meins verdränge, auch über meine Dinge mal zu reden. Verstehe. Wie oft seht ihr euch denn überhaupt? Das wechselt eigentlich. Also manchmal, es kommen Zeiten, da sehen wir uns sehr häufig und wir machen auch ziemlich viel. Wir haben die gleichen Interessen, was den Sport angeht. Und telefoniert ihr denn viel? Seid ihr jeden Tag so in Kontakt? Nee, das nicht. Also es kommen dann immer wieder Zeiten, so wie jetzt im Moment, wo er mich eigentlich total ignoriert auch und wo ich total in Vergessenheit gerate und wo er sich nicht meldet. Und du denkst nur an ihn? Ja, doch, eigentlich. Und ich werde halt immer wütend, wenn er mich so ignoriert. Das kommt dazu. Schwierig. Ja. Und immer wenn ihr zusammen seid, würdest du so gerne mal ein bisschen näher rücken und traust dich dann doch nicht. Ne? Ja, und ich werde daraus nicht schlau, weil er immer wieder, er macht doch manchmal spitze Bemerkungen. Also gerade was aufs Körperliche angeht, ich meine, wir kennen uns über den Sport und er weiß, dass ich da auch sehr viel Wert auf eine sportliche Figur auch meinerseits lege und er bemerkt das an mir schon. Aha, also er guckt dann schon mal auf den Arsch. Ja. Das macht er schon. Ja, das schon, ja. Ulrike, jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt zu tun? Ne? Soll es jetzt so weitergehen, die nächsten 20 Jahre? Und du bist dann Trauzeugin vielleicht von ihm und Patentante von den ersten Zwillingen und sowas? Ja. Oder gehst du jetzt volles Risiko und offenbarst dich ihm mit dem Risiko, dass vielleicht alles zusammenbricht? Ja. Oder mit der Chance, dass er vielleicht auch irgendwas in sich entdeckt hat und das dann auch äußert und sagt, ja, ich auch. Ja, das ist so schwierig abzuwiegen. Also ich könnte mir nämlich auch vorstellen, entschuldige, wenn ich das so sage, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Gefühle, die scheinen ja richtig groß zu sein, du bist ja richtig verknallt in denen, dass die dich auch vollkommen blockieren, dass du überhaupt gar keine anderen Männer richtig siehst, ne, oder dich gar verlieben könntest. Also die Bekanntschaften, die ich hatte, das war tatsächlich so, dass ich da mehr oder weniger die sexuelle Erfahrung gesucht habe, aber ich konnte mich... Und das Herz war nicht dabei? Nee, überhaupt nicht. Und das ist normalerweise auch nicht so, mein Charakter, weil ich eigentlich, für mich gehört das zusammen und das vereint sich im Moment nur auf diesen einen Mann. Ich würde sagen, da das jetzt 3 Jahre schon so geht und du arme 3 Jahre irgendwie darbst, ne, und... Sehnsucht hast und von Sehnsüchten geplagt wirst, fass deinen ganzen Mut zusammen, Ulrike, und sag's ihm. Ja. Sag's ihm. Es bringt auf jeden Fall neuen Schwung in dein Leben. Egal, was jetzt passiert, es ist ein Neuanfang. Entweder kriegst du knallhart vors Gesicht gesagt, nee, Mädchen, auf keinen Fall und nie und nimmer. Dann ist das zwar sehr schmerzhaft, aber du kannst damit was anfangen und es hilft dir vielleicht auch ein bisschen auf Abstand zu gehen. Ja. Oder aber... Du bist auf Wolke 7. Ja, das würde ich mir natürlich wünschen. Klar, aber du musst von Anfang an gleich die beides mit einkalkulieren, damit der Sturz und der Schmerz nicht zu groß ist. Ne? Ja, ich habe das schon so häufig in Gedanken auch durchgespielt, um ihm über Verschiedenes auch mal die Meinung zu sagen. Wir streiten uns auch, also das sind sehr konstruktive Streitereien, also das passt eigentlich auch ganz gut. Aber ich stecke in so einer Schublade drin und ich will mich bemerkbar machen. Ja, und 3 Jahre, also ich bin ja auch dafür, dass man sagt, man muss erwarten können, das muss nicht alles ganz schnell passieren und man muss auch jemandem Zeit lassen, Chance und so weiter. Aber drei Jahre reichen jetzt auch. Ja, das stimmt. 3 Jahre. Du bist ja auch nicht mehr 17, sondern 27, ne? Ja. Und mach's mal. Ja, und ich versuch. Und ruf mich nochmal an, wenn du es ihm gesagt hast. Ja, das würde ich sehr gerne. Versuch mal durchzukommen, würde mich doch sehr interessieren. Ja, dann mache ich das. Okay. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss, Ulrike. Schönen Abend. Ja, danke. Ciao. Ciao. 1:34 Uhr, 37 Sekunden, kurze Pause. 1:35, 35 Sekunden, hier ist Radio 1 live. Und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian heute Nacht ohne feste Themenvorgabe von uns. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft mich ganz einfach an. Hier ist die Telefonnummer 0800-5678-111. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören. Und nächste Woche, dieses auch schon mal als Hinweis, nächste Woche Freitag, großer, hoher Besuch hier bei mir. Ein Promi-Gast, immer wieder bei Domian, nämlich Christian Wunderlich. Ich freue mich sehr darauf. Und Mädels, belagert hier gar nicht unsere Türen. Wir schleusen den Christian geheim hier rein. Keine Chance, ihn zu sehen. Nur übers Fernsehen oder zu hören übers Radio, über 1 live. Nächste Woche Freitag, Christian Wunderlich, eine Stunde zu Gast hier bei mir. Matthias, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Matthias, was ist dein Thema? Ich muss sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich, wenn ich immer davon erzähle, ist das so, als wenn so ein Film vor mir abläuft. Also ich habe vor, das ist knapp 8 Jahre her, war ich mit meiner Freundin zur Disco gewesen. Mhm. Und es gibt da, oder es gab zu dem Zeitpunkt jemand, der ihr so ein bisschen, der so ein bisschen eifersüchtig auf sie war, der auch so ein bisschen nachgestellt hat. Das Ganze ging dann so weit, also wir waren, wie gesagt, bei der Disco gewesen. Da warst du aber mit ihr schon zusammen vor 8 Jahren. Da war ich mit ihr schon zusammen. Ja. Ich bin auch noch mit ihr zusammen. Und es war so gewesen, dass sie praktisch rausgegangen ist von dieser Diskothek mit diesem besagten Mann, sag ich mal, der so ein bisschen eifersüchtig war. Um das Ganze mit ihr auszudiskutieren, dass er ihr praktisch nicht nachstellen soll. Dass es praktisch für ihn zwecklos wäre, in diese Beziehung, in diese bestehende Beziehung zwischen uns beiden einzugreifen. Mhm. Ich habe mir da ein bisschen Sorgen gemacht, bin auch rausgegangen. Mhm. Und dann kam es dazu, dass er mich mit einem Messer angegriffen hat. Ich habe bereits zu dem Zeitpunkt aktiv Karate gemacht, auch schon seit mehreren Jahren. Habe jetzt auch den, oder auch zu damaligen Zeitpunkt schon den schwarzen Gürtel gehabt. Ja. Hat das also das Ganze, diesen Angriff mit dem Messer erfolgreich abgewehrt. Mhm. Dabei ist er allerdings so ungünstig gefallen, dass er sich die Wirbelsäule verletzt hat und jetzt auch im Rollstuhl sitzt. Seitdem schon. Also seitdem. Er ist so ungünstig gefallen auf eine Bordsteinkante, dass er sich die Wirbelsäule verletzt hat. Sitzt im Rollstuhl. Es kam dann auch zu einer Anklage gewesen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ich habe ihn dann auch zwischendurch mal im Krankenhaus besucht, nachdem das alles noch rauskam. Ja. Dass er praktisch einen bleibenden Schaden davon trägt. Ich habe ihn auch während der Verhandlung nochmal gesehen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir auch hier in einem, sag ich mal, kleinen Ort wohnen, bleibt es nicht aus, dass ich ihn auch ab und zu mal im Rollstuhl hier auf der Straße sehe. Ist er querschnittsgelähmt? Ja, ja. Er ist im Prinzip so gefallen, mit dem Rücken auf die Bordsteinkante vor Ort, ist er praktisch eine bleibende Verletzung davon getragen. Er hatte dich aber, um das nochmal klarzustellen und herauszustellen, vorher mit versucht, mit einem Messer anzugreifen. Genau. Weil du hast dich eigentlich nur gewehrt, ne? Ja, das ist richtig. Es kam natürlich auch während dieser Verhandlung zur Sprache, dass ich jetzt, sag ich mal, aktiv diesen Sport betreibe. Mhm. Was einem in dem Moment immer so ein bisschen, na, ich will nicht sagen unbedingt negativ angelastet wird, aber er stellt sich dann die Frage, ob man das Ganze nicht anders bewerkstelligen können oder anwenden können. Und das ist dann wieder so eine Sache. Aber das ist ja nur gerade eine Situation, eine Notwehrsituation, wo man natürlich sowas anwendet. Wann sonst? Ja, das ist richtig. Aber die Sache ist natürlich, dass man gerade aufgrund dieser langen Zeit natürlich auch immer sich immer selber wieder fragt, hätte man es nicht anders machen können. Ne? Bist du zu irgendetwas verurteilt worden? Nee, also es gab aufgrund dieser Situation, weil ich auch entlastende Zeugen hatte, einen Freispruch, weil es ja auch irgendwo eine Notwehrsituation war. Aber trotzdem darüber hinaus. Eigentlich finde ich muss ja wirklich mal sagen, eigentlich finde ich es schon absurd, dass du angeklagt worden bist und nicht er. Ja. Er ist mit dem Messer auf dich zugegangen. Und du hast ja, dich gewehrt. Ja, richtig. Bloß es ist natürlich jetzt eine Verletzung, sag ich mal. Mhm. Beziehungsweise wurde jemand geschädigt. Mhm. Und dann wird natürlich der. Ja, gut, aber wenn du nichts gemacht hättest, wärst du geschädigt worden, ne? Ja, das ist richtig. Wärst du vielleicht sogar umgebracht worden? Hätte sein können, sag ich mal. Als du den im Krankenhaus besucht hast, wie hat der sich denn dir gegenüber dann damals verhalten? Also es gab da keine große Reaktion, weil es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation gewesen. Ne? Was heißt keine? Hat er gar nicht mit dir geredet? Oder? Wir haben über das eigentliche Thema, beziehungsweise über die Frau, die jetzt, um die es da eigentlich ging oder die da im Mittelpunkt stand, haben wir überhaupt nicht geredet. Nein, aber es hätte auch sein können, dass er so wütend ist auf dich, dass er dich rausgeschmissen hätte aus dem Krankenhauszimmer. Also ich sag mal so, er hat mich zum einen mit nicht vielen Blicken gewürdigt und zum anderen haben wir auch über die eigentliche Sache fast gar nicht gesprochen. So. Und wie ist es, wenn du ihn heute triffst? Grüßt du ihn zumindest oder passiert das auch nicht? Also zum einen trifft es einen flüchtigen Blick und vielleicht ein kurzes Guten Tag oder aber alles andere ist... Also im Klartext, ihr habt in diesen 8 Jahren noch kein Mal richtig miteinander geredet? Nee. Mhm. Aber wir haben auch nach der Verhandlung nochmal die Gelegenheit gehabt, miteinander zu reden, aber es kam zu keinem vernünftigen Gespräch. Hast du den Eindruck denn, oder hat man dir das irgendwie zugetragen aus deinem Umfeld, wenn ihr in einem kleinen Ort wohnt, kriegt man ja vieles mit, dass er dir schon sehr viel Schuld anlastet und dass er Hass oder Wut auf dich hat? Also ich sag mal so, es ist bestimmt ein gewisses Maß an Hass auch vorhanden, weil ich weiß nicht, wenn man so ein Leben zu 50% zerstört, ist sicherlich auch ein gewisses Maß an Hass vorhanden. Mhm. Aber lass mich nochmal die Situation ganz zurückschrauben. Wir gehen in die Diskothek vor 8 Jahren. Mhm. Du sagst, dass du damals mit der Freundin schon zusammen warst. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Also vielleicht 2 Jahre damals schon. Auch schon 2 Jahre. Also es hat sich schon so entwickelt, dass man, sage ich mal, eine tiefe Beziehung hat, sodass man auch weiter zusammenbleiben möchte. Mhm. Also sonst hätte er sicher auch nicht so reagiert. Kannte er euch als Paar oder war der damals fremd für dich und umgekehrt auch? Nee, er kannte uns schon als Paar. Und er wusste, dass ihr zusammen seid? Ja, wie gesagt, gerade aufgrund der Tatsache auch, dass es ein kleiner Ort ist, da, ich meine, da sieht man sich auch mal öfter. Ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Er wusste, dass ihr ein Paar seid und dennoch hat er deine Freundin angebaggert. Ja, so könnte man das sagen, ne? Ja. Was ja auch schon sehr dreist ist, ne? Ja, wahrscheinlich auch mit dieser, ich kann das auch nicht so hundertprozentig einschätzen, was jemand in jemanden vorgeht, wenn er versucht mit einer Waffe in der Hand, so bezeichnet es mal, mit einem Messer. Mhm. Der war auch nicht betrunken? Nee. Kannte denn deine Freundin ihn näher oder auch nicht mal? Ja, was heißt näher? Man kannte sich vom Sehen, man hat vielleicht mal irgendwo auch... sich miteinander unterhalten oder so, aber nicht jetzt so intensiv, dass und sich hatte da er, was daraus entwickeln kann. Hatte er das denn schon mehrfach versucht, oder war das der erste richtige massive Versuch, deine Freundin anzumachen? Das kann ich nicht sagen. Aber das kann deine Freundin doch sagen, da habt ihr doch sicher drüber gesprochen, oder nicht? Also, was heißt jetzt, mehrmals versucht, jetzt sie anzubaggern? Ja, vorher, gab es vorher schon mal Versuche, seinerseits an sie ranzukommen? Na gut, es gab vielleicht mal die Möglichkeit, oder dass er sich vielleicht mal angesprochen hat, aber nicht so massiv, dass er sie jetzt bedrängt hat und versucht hat, mich irgendwie, sag ich mal, in Anführungsstrichen auszustechen oder so. Und nochmal, die sind dann rausgegangen, weil deine Freundin mit ihm klären wollte, dass er keine Chance hat. Genau, so ist das. Und dann bist du aber hinterhergegangen, weil dir das ein bisschen dubios war alles. Ja, weil ich meine, gut, wenn die Freundin jetzt, sag ich mal, mehrere Minuten oder so, klar, dann macht man sich ja doch völlig normal. Und dann geht man raus. Ich habe geguckt, sie war nirgendwo drinne. Hab gesagt, na jetzt gehst du mal raus, guckst du mal. Und dann habe ich sie natürlich da stehen gesehen, rumdiskutieren. Und dann kam es eben zu dieser komischen Geschichte, die einem, ja, wie soll ich sagen, die hängt einem immer noch so an. Und jedes Mal macht man sich irgendwie so Gedanken. Gab es denn ein Wortwechsel erstmal zwischen dir und dem Mann? Vermutlich. Ja, sicherlich. Und dann zog er unvermittelt irgendwann das Messer und versuchte auf dich einzustechen. Ja, ich meine, das klingt banal, aber man versucht natürlich im ersten Moment erstmal das mit Worten zu schlichten. Und ich habe ihn auch darauf hingewiesen, dass ich jetzt seit mehreren Jahren im Prinzip dieser Sportart... Hast du ihm sogar vorher gesagt? Ja, es gibt da so ein ungeschriebenes Gesetz, aber bevor man sowas macht, sollte man jemanden darauf hinweisen. Dennoch hat er dann sein Messer gezogen. Er hat es im Prinzip schon in der Hand gehabt, nur habe ich ihm im Prinzip zu verstehen gegeben, dass es vielleicht für ihn besser ist, wenn er jetzt das Ganze sein Und dann hat. In dem Moment, als er ansetzte, auf dich einzustechen... In dem Moment, wo er praktisch versucht hat, mich zu verletzen, habe ich diesen Angriff im Prinzip abgewehrt und praktisch, ja, wie soll man sagen, versucht, unschädlich zu machen. Mhm. Und dass er nur so schwer verletzt wurde, liegt an seinem unglücklichen Fall, nicht an deinem Schlag. Genau, das liegt im Prinzip daran. Jetzt sind 8 Jahre vergangen und du plagst dich seit 8 Jahren mit einem schlechten Gewissen herum. Ja, weil es ist immer wieder so, es betrifft ja nicht nur, sag ich mal, seine Person, aber wenn ich jetzt auf der Straße jemanden sehe, der vielleicht in seinem Alter jetzt ist, der im Rollstuhl durch die Gegend fährt, egal warum auch immer, ob nur durch einen Unfall oder was weiß ich, dass man sich immer wieder fragt, hätte man das damals nicht irgendwie doch anders lösen können, um dieses Schicksal auch, ich meine, es ist ja nun mal ein Mensch und das geht dann gar nicht einfach so am Arsch vorbei. Klar, klar, aber ich hab jetzt gerade dich auch so detailliert befragt, Matthias, um mir das wirklich richtig vor Augen zu führen. Wenn man das nur so erzählt bekommt, wie du es gerade erzählt hast, glaube ich, dass die natürliche Reaktion ist, das hat der Matthias richtig gemacht. Ich hätte das genauso gemacht wie du. Ich glaube, jeder hätte es so gemacht. Und wenn du ihn sogar noch vorher gewarnt hast, steht so faktisch, glaube ich, das Recht auf deiner Seite. Nach meinem Empfinden auf jeden Fall. Nach meinem subjektiven Empfinden ja. Ja, das Recht ist das eine, aber das andere ist ja natürlich auch. Natürlich, so. Du hast jetzt einen, da ist ein Mensch jetzt dauerhaft geschädigt durch diesen Vorfall, klar. Aber was hättest du denn tun können? Was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, dass er dich mit dem Messer angreift und dass du vielleicht schwer verletzt geworden wärst. Ja, aber die andere Sache ist echt gut. Die Justiz hat irgendwo auch ihr, sag mal, ihr Recht gesprochen. Aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das, was da so immer im Kopf abgeht. Wenn du dich so sehr schwer tust damit, warum hast du denn nicht versucht mal, oder versuchst es jetzt sogar noch, es ist ja nie zu spät, mit diesem Mann mal wirklich ernsthaften Kontakt aufzunehmen? Oder ihm zumindest einen Brief zu schreiben, wenn es schon kein Gespräch gibt? Ja, vielleicht soll ich das mal tun. Vielleicht tut ihm das ja auch gut. Gut, das ist jetzt nicht mehr zu ändern, was geschehen ist. Aber vielleicht tun deine Worte ihm gut, dass er merkt, dass dich das schon sehr belastet und dass du dass deine Gefühle da auch sehr, sehr hin und her gerissen sind. Tja, aber auf der anderen Seite, ich meine, gut, Brief schreiben, sich darüber unterhalten. Ja, aber es ist doch für dich. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass mich das nicht voranbringt. Das weißt du doch überhaupt gar nicht. Du weißt doch überhaupt gar nicht, wie der reagiert und was die Reaktion von ihm wiederum bei dir auslöst. Das ist doch alles spekulativ. Versuch es doch erstmal. Wenn da nichts kommt, und dann kann man ja immer wieder, oder man muss wieder neu überlegen. Aber geht diesen einen Weg doch mal. Ich glaube, es tut einfach gut, dass man vielleicht als Betroffener, dieser Mann, der jetzt im Rollstuhl sitzt, auch mal irgendetwas hört von dem Täter, in Anführungszeichen jetzt von dir, ohne dich als Täter bezeichnen zu wollen. Mach das mal, versuch das erstmal. Ja, wahrscheinlich sollte ich das mal tun. Vielleicht ist es wirklich in der Briefform noch besser als im Gespräch. Da kann man lange überlegen und kann die Worte wägen und du weißt ja, wo er wohnt, das kriegst du ja schnell raus. Naja. Und bietest ihm ein Gespräch an und wenn er darauf eingeht, umso besser. Das ist eine gute Idee, vielleicht sollte ich das mal einfach mal machen, mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, versuch mal. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Matthias. Ciao, ciao. Ciao. Ronny, 19 Jahre alt. Hallo. Ronny, 19 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja. Ja, hallo, hier ist der Ronny. Ja, ich bin's auch. Ja, hallo. Um was geht's? Ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Na, gibt's das? Ja, es gibt. Ehrlich? Geht mehr um die sexuelle Sache. Erzähl mal. Ja, die will da immer so eine Sachen von mir, so es geht, ja, wie so SM-Sachen und die, was sagt, ja, ein bisschen so harter Sex und so. Wie lange bist du mit deiner Freundin denn zusammen, Ronny? Ja, ein Jahr und ein paar Monate. Und seit wann fängt sie an mit der harten Tour? Ja, es geht schon eine ganze Zeit, also nochmal 3-4 Monate geht das schon. Und was genau will sie, was genau fordert sie von dir? Ja, die fesselt mich halt ans Bett und macht die halt das ganze SM, die ganzen SM-Sachen, so mit der Peitsche und so. Und also sie ist die Aktive, sie fesselt dich ans Bett und sie peitscht dich. Genau. Mhm. Ja. Also was noch? Sie fesselt dich, sie peitscht dich. Was macht sie noch mit dir? Ja, die ganze Sache halt. Es gibt dann auch Schläge ins Gesicht und so. Also die denken, mir gefällt das, aber ich traue mich halt nicht, das ihr zu sagen. Ich habe zwar schon mal Andeutung gemacht dazu. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Wie, mit was schlägt sie dich denn? Habt ihr so eine Peitsche oder mit der Hand oder wie macht ihr? Sie hat eine Peitsche und so mit der Hand auch schon. Und, und du spielst ihr das immer vor, dass es dir gefällt? Ja, so ungefähr, weil ich will sie ja nicht verlieren. Also irgendwie liebe ich sie schon. Da lässt sie dich lieber erstmal durchmöbeln. Ja. Ist es denn umgekehrt genauso? Sollst du sie auch schlagen und prügeln? Nee. Das nicht. Also die Rolle muss so sein, dass sie die Aktive ist und du bist der Passive, der devote Teil. Ja, genau. genau. Läuft denn eure Sexualität jetzt nur noch so oder gibt es auch noch schönen Sex, der dir Spaß macht? Ja, eigentlich läuft es nur noch so. Nur noch so, also du Arme bist jeden zweiten Tag am Bett gefesselt. Ja. Aber dann bist du doch nicht mehr erregt, das kriegt die doch mit, wenn du nicht mehr geil bist. Ja, das kriegt wahrscheinlich nicht mit. Gibt es denn überhaupt noch normalen Geschlechtsverkehr? Nee, selten, sag ich mal so, ganz selten. Also es gibt gar keinen Geschlechtsverkehr mehr? Ja. Also im klassischen Sinne? Ja, gibt es eigentlich kaum noch. Und wie kommt sie denn auf ihre Kosten? Wie kriegt sie ihren Orgasmus? Weiß ich nicht, gar nicht, irgendwie. Wie kann ich mir das vorstellen? Dann bist du nur gefesselt am Bett und sie schlägt auf dich ein und das war's dann? Ja, so ungefähr, ja. Wie lange dauert die Session? Ja, das kürzeste ist eine halbe Stunde. Hm. Aber das kann ich dann schon rausziehen, 2-3 Stunden. Also mir macht es dann wirklich auch keinen Spaß mehr. Und das ist ihr dann auch egal, dass du keinen Orgasmus bekommst? Das ist ihr egal, ja. Und du bist die ganze Zeit über nicht erregt? Ja, ja, eigentlich kaum. Es gibt schon Tage, wo ich es bin, aber sonst eigentlich nicht. Also Ronny, wenn du das so mit dir machen lässt, jetzt seit ein paar Monaten schon, und wenn das wirklich so stimmt, dass du da überhaupt keinen Bock drauf hast, dann bist du aber wirklich ein richtiger Schlappschwanz. Muss ich dir sagen. Dass du das mit dir machen lässt. Ich frage mich ja, was ich jetzt dagegen tun soll. Ja, du sollst es nicht machen, Mensch. Wenn du keinen Bock drauf hast, hast du keinen Bock drauf. Basta. Was soll ich ihr das sagen? Ja, so sollst du es, genau so sollst du es ihr sagen. Das ist nicht dein Ding, das ist nicht deine Sexualität. Aha. Ja, muss ich das mal probieren? Ja, du bist vielleicht lustig. Du kannst doch nicht die ganze Zeit das über dich ergehen lassen und es einfach so laufen lassen, während du überhaupt null Bock drauf hast. Du hast doch dann irgendwann auch mal Bock auf Sex und kriegst es nicht. Ist doch auch, ist ja doch, klar. Also sie lässt sich auch gar nicht auf die Sachen mal zwischendurch ein, die du gerne machen würdest. Nee. Wie reagiert sie denn dann, wenn du sie anmachst? Ja, sie ignoriert mich. Mhm. Also Ronny, aber ganz schnell klare Verhältnisse schaffen. Ja, okay. Du läufst natürlich Gefahr, dass sie dann sagt, okay, dann sind wir nicht mehr das richtige Paar. Aber du hast ja gar nichts davon, das ist doch das Grauen, wenn du, ich könnte mir vorstellen, an deiner Stelle hätte ich da schon immer, das wäre mir ein Grauen, mir vorzustellen, heute Abend ist es wieder soweit. Ja, so ist es auch. Ist es auch? Ja. Also kein einziges Mal mehr, Mensch. Ja, okay. Okay, aber jetzt ran. Alles ja. Gute. Okay, danke. Tschüss. Mensch, das nimmt der so hin seit Monaten, ich glaub's nicht. Thomas, 22, guten Morgen. Ja, hallo. Ja. Ich habe quasi gesehen auch ein Problem mit meiner Freundin. Schlägt sie dich auch? Nein, das nicht, aber wie gesagt, also ich bin 22, sie wird jetzt demnächst 16 und mir hatte vor einem halben Jahr hat mir ein Kind gezeigt. Wir haben nicht verhütet und das ist halt... Darf ich mal ganz frech fragen, warum ihr nicht verhütet habt? Du als 21-jähriger Mann... Du bist mit einem 15-jährigen jungen Mädchen zusammen. Ich müsste es eigentlich besser wissen, ja. Allerdings, ja. Ja, ich trage da auf jeden Fall Schuld mit, also eigentlich die Hauptschuld, weil ich hätte es besser wissen. Ja, erklär's mir doch mal, was geht denn da in so einem Kopf ab? Ich höre es ja immer wieder hier und glaub es nie, aber es ist passiert ja ständig. Ja. Was geht da in deinem Kopf ab? Was geht da in einem Kopf ab? Dann, ja, wie gesagt, man... Macht das Vorspielen, also schön und... Die pure Geilheit. Die pure Geilheit. Die pure Geilheit. Könnte man sagen, aber ja, die pure Geilheit. Okay. Die absolute Schwanzsteuerung. Ist so. Ja, wie gesagt, mir, das ist jetzt nicht so, als würden wir nicht verhüten, ne? Ja gut, es ist ja dann passiert, ne, mit einem 15-jährigen Mädchen. Ja, genau. Das war voriges Jahr. Vor einem halben Jahr war das, ja. Und jetzt ist es halt so, wie gesagt, ihre Mutter war dann halt auch dann, also auf jeden Fall hat sie gemeint, Abtreibung, ne? Und ich war auch dafür eigentlich, also anfangs war ich auf jeden Fall dafür, weil sie erstmal noch so jung ist und die Schule noch nicht zu Ende hat und halt überhaupt keine Ausbildung und so und ich hab schon ein Kind, ne? Du hast schon ein Kind? Ja, ich bin schon mal Vater. Und... Du scheinst ja wirklich nicht sehr viel nachzudenken, was dieses Thema angeht, ne? Nee, das war geplant gewesen. Aha. Wie alt ist das Kind? Das ist 3 Jahre. Ah, das war geplant, also mit 18 Jahren schon bei dir? Ja, mit 19. Okay, erzähl mir erst die Geschichte mit der anderen Freundin weiter. Und wie gesagt, jetzt haben wir das halt der Mutter erzählt, ne? Mhm. Weil, also haben wir direkt dann, nachdem wir es 100% fest waren, wir sind halt zuerst noch allein zum Frauenarzt und haben dann anschließend nach zwei Tagen der Mutter erzählt, ne? Mhm. Und die halt, ja, Abtreibung und so, und ich auch, weil ich Angst hatte auch, So, lange Rede, kurzer Sinn. Ist das Kind abgetrieben worden, ja oder nein? Ja, Kind wurde abgetrieben, ja. Na toll. Weil du das nicht aufgepasst hast, musste dieses 15-jährige Mädchen schon eine Abtreibung über sich ergehen lassen. Na klasse. Ja, ich meine, das war halt, ich weiß nicht, da steckt man nicht drin. Doch, da steckt man drin. Keine Ausrede, komm. Man steckt da schon irgendwie drin, aber... Nee, man steckt doch nicht irgendwie drin, man steckt da absolut drin. Es ist nicht nur eine Frage der Verhütung, es ist auch eine Frage des Schutzes vor allerlei schlimmsten Krankheiten. Ja. So, das ist eine solche doofe Binsenweisheit, die ich hier auch endlos werde immer wieder sagen, bis es vielleicht irgendwie die letzten Köpfe reingekommen ist. Hey, mittlerweile sind wir schlauer geworden. Wir tun jetzt sogar doppelt verhüten. Mhm. Weil das auf gar keinen Fall nochmal vorkommen soll. Was ist denn jetzt das aktuelle Problem im Moment? Das aktuelle Problem ist, also ich komme irgendwo nicht mehr an so ran. Also, jetzt haben wir heute Abend hatten wir einen Film geguckt, über auch ein Mädel, was halt da in dem Film von wegen mit Abtreibungen hin und her, und dann fängt sie halt an zu weinen und erinnert sich wieder daran und beachtet mich nicht mehr, ich darf sie nicht mehr anpacken, wenn ich frage, was ist denn los und so. Da hat sie mich gefragt, also in dem Film war das so, dass der Junge, der da in dem Film war, zu dem Mädel gestanden hat und gesagt, ich will das Kind haben. Ne? Und bei uns war es halt andersrum, ne? Bis auf zwei Tage vor der Abtreibung. Und da hatte ich gesagt, hör mal, wenn du das Kind kriegen willst, dann ist in Ordnung, ich stehe auf jeden Fall hinter dir, ne? Okay, da hat sie aber auch schon irgendwo abgehakt damit, ne? Und weil ihre Mutter halt auch dagegen ist. Und aber sie hat das Gefühl, dass du eigentlich nicht so sehr zu ihr gestanden hast in der Situation, höre ich so. Ja, genau, ja. Also sie sieht irgendwo, dass ich überhaupt nicht zu ihr gestanden habe, dass ich überhaupt quasi gesehen... Sie hätte sich gewünscht, dass ich halt mehr zu ihr stehe, dass ich auch sage, hier, bring das Kind auf die Welt, ne? Dass ich das von Anfang an gesagt hätte, ne? Und dann fragt mich halt. Aber da wunderst du dich, dass das Mädchen jetzt so durcheinander ist und solche Gefühle hat? Das ist doch völlig normal. Einmal hat sie eine Abtreibung hinter sich, das ist ja nun keine Blinddarmentzündung oder sowas. Ja, das ist mir ja klar. So, und sie ist so jung noch, sie ist ja noch fast ein Kind. Ja, das ist mir ja klar. Nur, wie gesagt, ich will mit ihr reden darüber und ich kann das nicht gut machen. Also ich weiß, mir fällt nicht ein, wie. Ich würde ihr aber gern helfen, weil ich irgendwie merke, sie kommt damit nicht klar. Also hast du denn das Gefühl, dass sie dich überhaupt noch lieb hat? Daran bin ich oft am Zweifeln. Frag sie doch ganz einfach mal. Ja, ich frage sie, dann sagt sie, ja klar liebe ich dich, aber irgendwie kommt es mir nicht wahr rüber, denn seitdem ist irgendwo der Vater verloren gegangen. Und dann, zwei Monate nach der Abtreibung hat sie dann mal die Beziehung beendet für drei Wochen. Und hat sich denn irgendjemand um das Mädchen mal so psychologisch mal gekümmert? Irgendjemand? Also meine Freundin hatte mir mal einen Brief geschrieben, in dem halt, wie fertig sie halt ist und so. Und da wollte ich nicht ihre Mutter ansprechen, weil sie gemeint hat, wenn ich mit ihrer Mama darüber rede, dann macht sie Schluss, ne? Dann waren wir noch zusammen, ne? Also wir sind jetzt auch noch zusammen. Pass mal auf, Thomas, die Sendung ist gleich zu Ende. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr in irgendeiner Weise bei euch da was retten wollt, dass ihr gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht, du und deine Freunde. Das will sie ja nicht. Ich habe das vorgeschlagen. Das will sie nicht. Ja, gut, dann kann man sie dazu nicht zwingen. Ja. Dennoch bitte ich dich erstmal aufzulegen und mein Psychologe, der Ferdinand, ruft dich gleich nochmal an. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man euch oder wie man ihr helfen könnte. Ja, leg mal auf, wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute, ciao. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Annette Bastian, morgen nicht hier im Fernsehen, aber hier im Radio bei 1Live und übermorgen wieder im Radio und im Fernsehen 1 Uhr. 1Live Domian, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Feiert schön, sofern ihr Karnevalisten seid. Und wir sehen uns morgen oder beziehungsweise übermorgen wieder. Gute Nacht, ciao.